Hörübung zu Kapitel 5, Abschnitt A. Gedichte. Joachim Ringelnatz, Die Ameisen. In Hamburg lebten zwei Ameisen. Die wollten nach Australien reisen. Bei Altona auf der Chaussee, da taten ihnen die Beine weh. Und da verzichteten sie weise dann auf den letzten Teil der Reise.